Right back up in your motherfucking ass. Shut up. Was geht ab am 24.05. Ballots Records am Platz und jetzt zerreißen wir dich zum zweiten Mal. Mit Rise und Cuts, deine Erinnerung zeigt heute noch die Bilder der Crowd, die auf mich abgegangen ist. Verdammt, sie war laut und du hast deinen scheiß Rap-Decks versaut. Aber du musstest ja unbedingt noch weiter provozieren, konntest nicht wie ein wahrer Hip-Hopper verlieren. Wolltest du mit deiner Wing schockieren oder dich nur blamieren? Und wenn ich mit meiner Crew chille, sag ich sogar noch, fick dich, Hornbrille. Warum ich diesen Track hier mach, Junge, du hörst ausgelacht. Du kämpfst einfach undurchdacht die lyrische Macht. Aber jetzt ist sowieso erstmal Schicht im Schacht. Yeah, oder wie dein scheiß Name auch ist, du wirst erstmal krass gedisst. Denn du kommst zu einer Show und mein Freestyle ohne, leider hast du gar kein Flow. Du willst unbedingt betteln, bitte. Jetzt kann ich aber auch nicht mehr deine zu große Fresse retten. Lektion Nummer 1, Doppelpunkt. Fick niemals mit dem Süden. Geh lieber nach Hause, da kannst du weiter vor deinem Spiegel üben. Vergiss ganz schnell die Bühne, giftige Lines werden auf deine Brillengläser drüben. Lektion 2, Doppelpunkt. Repräsentier nicht, zu dem du selbst nicht stehst. Du willst Zulu Nation repräsentieren. Dir fehlen die Worte, willst mich mit Faustgrillen attackieren. Das steht aber gar nicht für Zulu, aber du hast anscheinend nichts gelernt aus Gewalt und Beef. Dreieck lieber Girly Tops, mein lyrischer Dropkick. Drop dich zum nächstbesten Reef. Dann kannst du abhängen mit Dieter Bohlen, Chart Flops, Bitch. In unsere Firepunch treffen dich immer tief. Yeah, oder wie dein scheiß Name auch ist, du wirst erstmal krass gedisst. Denn du kommst zu einer Show und mein Freestyle ohne, leider hast du gar kein Flow. Dann kam's ja noch härter, du hast gemerkt, du verlierst den Kampf der Wörter. Handgreiflichkeiten im Zulu Nation T-Shirt, lass dir das mal erörtern. Und dein AKA zu vergleichen mit KKS, du beidest doch dessen Text. Du kennst nicht mal die Hälfte der Art, dessen Platten wir haben. Wir geben dir lyrische Gaben und du wirst klein wie Makrophag. Was soll ich schon groß sagen, mit deinen peinlichen Bewegungen zeigt sich bei mir der Verdacht. Du stichst auf männliche Erregungen. Schon beim Freestyle-Battle in der Ecke, Steffi, musstest du das Mic abgeben. Hast es nicht mal geschafft, eine Minute daran zu überleben. Wenn du Eier hast, seh ich dich beim nächsten Battle. Dort werde ich dann wieder zerbomben, wie Wände beim Tag. Yeah, oder wie dein scheiß Name auch ist, du wirst erstmal krass gedisst. Denn du kommst zu einer Show und mein Freestyle ohne, leider hast du gar kein Flow. Right back up in your motherfucking ass, motherfucking ass. Lektion Nummer 3, Doppelpunkt. Geld macht noch lange keine Beats, teure Geräte am Start, jedoch die Bedienung zu hart. Für dich scheiß drauf, womit was zählt ist, wer dahinter steht. Lektion 4, Doppelpunkt. Dies niemanden, den du nicht kennst, weil du sonst durch unsichtbare Glasscheiben rennst. Ich verteidige nur, was durch dich bedroht ist, durch Angriff, der die allerbeste Verteidigung ist. Du willst auch andere Artisten dissen, aber wir blocken deine Frontversuche leichter als Federkissen. Glaub nicht, jemand wird dich Chartjumpen vermissen, nur eins solltest du noch wissen. Der Unterschied zwischen deinen und unseren Sachen ist, dass wir unseren Stuff aus Liebe machen. Yeah, oder wie dein scheiß Name auch ist, du wirst erstmal krass gedisst. Denn du kommst zu einer Show und mein Freestyle ohne, leider hast du gar kein Flow. I spit on you. Sounds tasteless and it got no flavor.